Erst danach sah ich einen Engel vom Himmel kommen. Er hatte viel Macht. Sein Licht machte die Erde hell. Zweiter, er rief laut, die große Stadt Babylon ist gefallen. Sie wurde ein Ort für Dämonen. Sie wurde auch ein Gefängnis für unreine Geister und böse Vögel. Dritter, alle Völker tranken von ihrem Wein der Sünde. Die Könige der Erde haben mit ihr gesündigt. Die Kaufleute der Erde wurden reich durch ihren großen Luxus. Vierter, ich hörte eine andere Stimme vom Himmel sagen, mein Volk, geht weg von ihr. Dann nehmt ihr nicht teil an ihren Sünden und bekommt auch nicht ihre Strafen. Fünfter, ihre Sünden waren sehr groß. Gott hat ihre bösen Taten nicht vergessen. Sechster, gebt ihr zurück, was sie getan hat. Gebt ihr doppelt so viel zurück. Mischt ihr doppelt so viel in den Becher, den sie gemacht hat. Siebter, sie hat sich selbst geehrt und in Luxus gelebt. Gebt ihr so viel Leid und Schmerz. Denn sie sagt in ihrem Herzen, ich bin eine Königin. Ich bin keine Witwe und werde nie traurig sein. Achter, darum werden ihre Strafen an einem Tag kommen. Tod, Trauer und Hunger werden kommen. Sie wird im Feuer verbrannt werden. Der Herr Gott ist stark. Er hat sie gerichtet. Neunter, die Könige der Erde werden weinen und klagen. Sie haben mit ihr gesündigt und in Luxus gelebt. Sie werden den Rauch von ihrem Feuer sehen. Zehnter, sie stehen weit weg, weil sie Angst vor ihrem Schmerz haben. Sie rufen, o weh, du große Stadt Babylon. Du starke Stadt. In nur einer Stunde kam dein Gericht. Elfter, die Kaufleute der Erde weinen und sind traurig. Niemand kauft mehr ihre Waren. Zwölfter, ihre Waren waren Gold, Silber, Edelsteine und Perlen. Auch feines Leinen, Purpur, Seide und Scharlachstoff. Dazu Tuyaholz, Elfenbein und teure Hölzer. Auch Dinge aus Bronze, Eisen und Marmor. Dreizehnter, auch Zimt, Salbe, Räucherwerk, Myrrhe und Weihrauch. Wein, Öl, feines Mehl, Weizen, Rinder und Schafe. Pferde, Wagen, Sklaven und Menschen. Vierzehnter, die schönen Dinge, die du gern hattest, sind weg. All dein Glanz und Luxus ist verloren. Man wird sie nicht mehr finden. Fünfzehnter, die Händler, die durch sie reich wurden, stehen weit weg. Sie haben Angst vor ihrem Schmerz. Sie weinen und sind traurig. Sechzehnter, sie rufen, o weh, du große Stadt. Du warst gekleidet in Leinen, Purpur und Scharlach. Du warst geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. In nur einer Stunde ist all dieser Reichtum zerstört. Siebzehnter, alle Kapitäne, Seeleute und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen weit weg. Achtzehnter, sie sahen den Rauch von ihrem Feuer und schrien, wo ist eine Stadt so groß wie diese? Neunzehnter, sie warfen Staub auf ihre Köpfe. Sie schrien und weinten, o weh, du große Stadt. Die Schiffseigner wurden durch deinen Reichtum reich. In nur einer Stunde ist sie zerstört. Zwanzigster, freut euch, Himmel. Freut euch, ihr Heiligen, Apostel und Propheten. Denn Gott hat sie für euch gerichtet. 21. Ein starker Engel hob einen großen Stein. Der Stein war wie ein Mühlstein. Er warf ihn ins Meer und sagte, so wird die große Stadt Babylon schnell weggeworfen. Man wird sie nie wieder finden. 22. Mann wird keine Musik mehr hören. Kein Künstler wird mehr in dir sein. Man wird kein Geräusch von Mühlsteinen mehr hören. 23. Kein Licht wird mehr in dir scheinen. Man wird keine Freude von Braut und Bräutigam mehr hören. Deine Kaufleute waren wichtige Leute auf der Erde. Alle Völker wurden durch deine Magie verführt. 24. In ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden. Auch das Blut aller, die auf der Erde getötet wurden.